Erster über Mob sagt Gott, der Herr Israels, dass die Stadt Nebo zerstört ist und Kirjataim eingenommen wurde, weshalb die Festungen nun besiegt sind. Zweiter Moabs Ruhm ist vorbei, weil man in Heschbon Pläne gegen das Land macht, um es als Volk vollständig auszulöschen. Dritter Mann hört lautes Geschrei aus Horonaim, da dort alles verwüstet wird und eine gewaltige Zerstörung stattfindet. Vierter Mob ist am Ende, und man hört die verzweifelten Schreie der Menschen bis nach Zoar. Fünfter, die Menschen weinen laut, während sie die Wege nach Luhit und Horonaim hinaufgehen, weil die Zerstörung so groß ist. Sechster, flieht und rettet euer Leben, damit ihr wie ein einsamer Strauch in der Wüste überleben könnt. Siebter, da du dich auf deinen Reichtum verlassen hast, wirst du besiegt werden, und dein Gott Chamos muss mit seinen Priestern in die Gefangenschaft gehen. Achter, der Zerstörer wird jede Stadt angreifen, so dass weder das Tal noch die Ebene sicher sind, genau wie Gott es angekündigt hat. Neunter, gebt Mob Flügel, damit es wegfliegen kann, denn seine Städte werden völlig leer und ohne Bewohner sein. Zehnter, verflucht ist jeder, der Gottes Auftrag nur nachlässig ausführt oder sein Schwert nicht zur Bestrafung einsetzt. Elfter, Mob lebte lange in Frieden und Sicherheit, wie Wein, der nie umgegossen wurde, weshalb es seinen alten Charakter behalten hat. Zwölfter, doch Gott sagt, dass er bald Leute schicken wird, die Mob wie Wein ausgießen und alle Gefäße zerschlagen werden. 13. Dann wird Mob sich für seinen Gott Chamos schämen, so wie Israel sich für das goldene Kalb in Bethel schämen musste. 14. Wie könnt ihr behaupten, dass ihr starke Helden und tapfere Soldaten seid, wenn die Gefahr so nah ist? 15. Der Zerstörer Moabs greift bereits an, und die besten jungen Krieger sterben im Kampf, sagt der wahre König und Herr. 16. Das Unglück für Mob steht kurz bevor, und die totale Zerstörung wird sehr schnell über das Land hereinbrechen. 17. Alle Nachbarn und Bekannten sollen Mitleid zeigen und klagen, dass die starke Macht Moabs nun zerbrochen ist. 18. Die Bewohner von Dibon müssen ihren Stolz aufgeben und sich in den Staub setzen, weil der Feind ihre Festungen zerstört. 19. Die Leute in Aroer sollen an der Straße stehen und die Flüchtlinge fragen, was Schreckliches im Land passiert ist. 20. Mob ist besiegt und am Boden zerstört, weshalb ihr am Fluss Anong laut über diese Niederlage jammern sollt. 21. Das göttliche Strafgericht hat die gesamte Ebene getroffen und viele Städte wie Holon, Jaza und Mephat erreicht. 22. Auch Orte wie Dibon, Nebo und Bet-Diblataim sind von der Zerstörung betroffen. 23. Das Gericht geht weiter über Kirjataim, Bet-Gamul und Bet-Meon bis in den letzten Winkel des Landes. 24. Alle Städte Moabs, egal ob sie nah oder fern liegen, werden von diesem harten Urteil getroffen. 25. Die Macht Moabs ist endgültig gebrochen, und seine Stärke wurde vernichtet, wie Gott es gesagt hat. 26. Macht Mob betrunken, weil es sich gegen Gott erhoben hat, damit es zum Gespött für alle anderen wird. 27. Habt ihr nicht früher über Israel gelacht, als wäre es ein Dieb, während ihr stolz den Kopf geschüttelt habt? 28. Verlasst eure Städte und wohnt in den Felsen wie Tauben, die ihre Nester an den Rand von tiefen Abgründen bauen. 29. Wir haben alle von dem extremen Stolz und der großen Überheblichkeit gehört, die das Volk Mob auszeichnen. 30. Gott sagt, dass er diesen Hochmut genau kennt, denn ihre Worte sind leer und ihre Taten führen zu nichts. 31. Deshalb weine ich über ganz Mob und bin sehr traurig wegen der Menschen, die in Kirjeres leben. 32. Ich weine um die Weinberge von Sibma noch mehr als um Jaza, weil der Zerstörer eure gesamte Ernte vernichtet hat. 33. Freude und Jubel sind aus dem fruchtbaren Land verschwunden, da es keinen Wein mehr gibt und niemand mehr fröhlich singt. 34. Man hört lautes Geschrei von Heschbon bis Jahaz, weil sogar die Wasserquellen im Land völlig vertrocknet sind. 35. Gott wird dafür sorgen, dass niemand mehr in Mob auf den Bergen opfert oder anderen Göttern Geschenke bringt. 36. Mein Herz trauert um die Menschen in Mob wie eine traurige Flöte, weil all ihr gesparter Reichtum verloren gegangen ist. 37. Alle Menschen zeigen ihre tiefe Trauer, indem sie sich die Köpfe kahl scheren und ihre Bärte abschneiden. 38. Überall in Mob hört man nur noch Klagerufe, weil Gott das Land wie ein wertloses Gefäß zerschmettert hat. 39. Mob ist völlig am Ende und flieht voller Schande, so dass alle Nachbarn nur noch mit Entsetzen auf das Land schauen. 40. Gott sagt, dass der Feind wie ein Adler herbeifliegt und seine Flügel drohend über das ganze Land ausbreitet. 41. Die Städte werden erobert, und selbst die mutigsten Krieger haben an diesem Tag so große Angst wie eine Frau bei der Geburt. 42. Mob wird als Volk aufhören zu existieren, weil es sich in seinem Stolz gegen den Herrn gestellt hat. 43. Schrecken, tiefe Gruben und gefährliche Fallen warten auf alle Bewohner Moabs, die noch im Land geblieben sind. 44. Wer vor dem Schrecken flieht, fällt in eine Grube, und wer dort herauskommt, verfängt sich in einer Falle, wenn die Zeit der Strafe kommt. 45. Erschöpfte Flüchtlinge suchen Schutz in Heschbon, aber dort bricht ein Feuer aus, das das ganze Land und seine stolzen Anführer vernichtet. 46. Wehe dir, Mob, denn das Volk deines Gottes Chamos ist verloren, da deine Kinder in die Gefangenschaft weggeführt werden. 47. Doch Gott verspricht, dass er das Schicksal Moabs in ferner Zukunft wieder wenden wird, damit endet das Urteil über Moab.